Der Gram gefangen meinem Herzen ist so weh, denn ich soll von innen zu Schlag ich gar so stark, was euch erzittert Bein und Mark. Ja, Bein und Mark, drum denk ich ans schön Schwänzelein, ans schön, schön Schwänzelein. Blau, blau, blau, blau, blau, blau ist sein Augenschein. Blau, blau, blau, blau, blau, blau ist sein Blau, blau, blau, blau, blau, blau, vom Strande die Mutter, wo der Wellenschlag geht, nach vorn der Schimmel mein Liebster drauf steht. Je mehr ich sie rufe, je schneller er lauf, wenn mein Herz sie erführt, verhielte sie auf, verhielte, verhielte sie auf. Dir hoch meine Klage in die Seele noch schnellt, dem Herrn verlangen zurückte sie. Zurück in Haus in Brühe.